Dialog 5. Hier Miller, ich muss sofort abreisen. Es ist dringend. Ich kann Herrn Frenzel nicht treffen. Er ist im Moment nicht erreichbar. Bitte rufen Sie für mich an. Was soll ich sagen? Sagen Sie, ich rufe morgen so um 9 aus Frankfurt an. Ich verstehe richtig. Sie rufen morgen an. Ja, um 9 Uhr.